Hallo. Und jetzt. 30 Minuten Marabu-Musik. Nur auf Radio Marabu. Zwei weitere Stunden Europe's Alternative Music mit mir, Marcel Fischer, hier auf Radio Marabu. Und heute geht es uns um ein wichtiges Thema. Es geht um Bücher. Zu Gast bei mir ein Mann, der Bücher sammelt. Bücher aus der ehemaligen DDR. Peter Sudan aus Halle. Und los geht's mit einem Künstler, der 3 Bücher geschrieben hat, 3 Bestseller. Der bekannteste, Herr Lehmann, Sven Regner. Jetzt macht er wieder Musik mit seiner Band Element of Crime. Auf einem Spielplatz ruft ein Kind nach seiner Mutter, damit sie sieht, wie hoch das Kind schon schaukeln kann. Und es wirft die Beine vor und hoch zum Himmel, bis ein Schuh davon fliegt und er landet dann auf einem Auto, das am Straßenrand geparkt ist, auf dessen Windschutzscheibe Schwein geschrieben steht und das metallic braun und glatt wie deine Haare, genau wie du sein wahres Alter nicht verrät. Ganz egal, woran ich gerade denke, am Ende denke ich immer nur an dich. Die deutsche Mutter stürmt nach vorn in heller Panik und übersieht dabei ein Kindesbein im Sand und schlägt lang in der Lacht der Kindesbeinbesitzer, der hat ein Erdbeereis in seiner rechten Hand. Das hängt bedenklich schräg nach vorn in seiner Waffe und tropft sich selbst verschwendend auf die Haute Couture. Am Leib des ganzen Stolzes seiner schönen Eltern und wird zu Dreck dort, genau wie ich bei dir. Ganz egal, woran ich gerade denke, am Ende denke ich immer nur an dich. Warum ist ihr Kind so dumm wie klein? Darf ein metallic braunes Auto denn da parken? Und warum kann ich ohne dich nicht glücklich sein? Wie viele Erdbeereise muss der Mensch noch essen, bevor er endlich einmal sagt, ich bin dafür? Die böse Tat des Beinestellens zu unterlassen. Und darf ich irgendwann nochmal zurück zu dir? Ganz egal, woran ich gerade denke, am Ende denke ich immer nur an dich. Ganz egal, woran ich gerade denke, am Ende denke ich immer. Sven Regner und seine Band Element of Crime. Und wenn alles klappt, Sven Regner demnächst zu Gast hier auf Marabu. Heute zu Gast Peter Sudan, Tatortkommissar Bruno Ehrlicher, ehemaliger Tatortkommissar, liebe Gebührenzahlerinnen und Gebührenzahler. Absolut gebührenfrei ist Radio Marabu. Auch auf Kurzwelle 6220 schreibt Empfangsberichte an Radio Marabu, Postfach 1166 in 49187 Belm, Deutschland und besucht unsere Heimatseite www.radiomarabu.de. 30 Minuten nonstop mit mir, Marcel Fischer, gehen weiter. Martha Rainwright ist hier, Bleeding All Over You. There are days when the cage doesn't seem to open very what shocked the most indiscriminate lovers of all. My heart was made for bleeding all over you. You got a girlfriend and I can only talk about her for so very long. Into my heart, whispers into that dark cave that I've been longing. My heart was made for bleeding. I was made for bleeding. And I know you're married, but I've got feelings too, and I still buildings and having to start as a start. You got a daughter, you know your father, you have your pack and they are alive. My heart was made for bleeding, I was made for bleeding, and I know you're mad. Alternative Music. Radio Marabu. Hey, I'm in love. My fingers keep on clicking to the beating of my heart. Hey, I can't stop my feet. Ebony and ivory and dancing in the street. Hey, it's 'cause of you. The world is in a crazy, hazy hue. Dung, dung, dung, dung. My heart is beating like a jungle drum. Rock-a-dook-a-dook-a-dook-a-dook-a, rock-a-dook-a-dook-a. My heart is beating like a jungle drum. Man, you got me burning. I'm the moment between the striking and the fire. Hey, read my lips. 'Cause all they say is kiss, kiss, kiss, kiss, kiss. My heart is beating like a jungle drum. Rock-a-dook-a-dook-a-dook-a-dook-a-dook-a-dook. My heart is beating like a jungle drum. Rung-tung-tung-rung-kung-kung. My heart is beating like a jungle drum. Marabou. In December, drinking hot chata, I'd look psychotic in a balaclava. Winter's cold is too much to handle. Pinch a crab. horchata. Look down your glasses at that aranciada. With lips and teeth to ask how my day went, boots and fists to pound on the pavement. Here comes a feeling you thought you'd forgotten, just to sit in sidewalks. Ich fing alles an. Europe's Alternative Music. Radio Marabu. With me. 60s. Emily tries but misunderstands. She's often inclined to borrow somebody's dreams till tomorrow. Unserem Archiv von dem Jahr 1967, Pink Floyd mit See Emily Play. Das ist Marabou und so ähnlich klingen auch die Flaming Lips auf ihrer neuen Platte Silver Trembling Heads. When she's high. Flaming Lips. Und das ist der zweite Marabu-Hit für The Pains of Being Pure at Heart, Come Saturday. Ganz hochgelobten jungen Bands aus Amerika, The Pains of Being Pure at Heart. Donata, unsere Kollegin aus Berlin, hat sie schon zu Gast gehabt und auf unserer Homepage www.radiomarabu.de könnt ihr euch das Interview noch anhören, aber schnell machen, es steht nicht mehr lange auf unserer Homepage. Element of Crime, Martha Rainwright, Emiliana Torini, Vampire Weekend, Radiohead, Pink Floyd, Flaming Lips und The Pains of Being Pure at Heart. Das waren 30 Minuten Nonstop Marabu. Empfangsberichte bitte sehr an Radio Marabu, Postfach 1166 in 49187 Bellen, Deutschland. Die heutige Sendung wird auch auf Kurzwelle ausgestrahlt, Europa, ja fast sogar weltweit. Herzlich willkommen zu Radio Marabu. In der nächsten Stunde spreche ich mit Peter Sodam. Direkt nach der Wende, als manche Bibliotheken hysterisch auf Simmel umstellten, begann er, DDR-Bücher zu sammeln, um ein Kulturerbe zu retten. Darüber spreche ich mit ihm in der nächsten Stunde, in der nächsten halben Stunde, einen kleinen Abriss über seine lange erfolgreiche Karriere. Radio Marabu. Established 1984. 1984. Vor 25 Jahren wurde Radio Marabu gegründet. Ich bin Achim Bleuel, für die Marabu-Chronik verantwortlich. Hört gleich einen Ausschnitt unserer Geschichte. Täglich von 9 bis 10 Uhr, 23 Uhr bis 24 Uhr. www.kultradio.eu. Die Marabu-Geschichte 1989. 1989 liefen wir über Jolly Roger Radio, Kurzwelle 6229 und Radio Waves International, Kurzwelle 7441. Mit dem Herbst 1989 starteten wir auf der Frequenz Kurzwelle 7484. Ein Sender, der in erster Linie für Radio Marabu zur Verfügung stand. Fleißige Hörerpost bekamen wir aus der DDR. Mit dem Fall der Mauer verstummten einige Hörer, was auf eine geheimdienstliche Beobachtung hinweisen könnte. Vielleicht gibt es irgendwo eine Marabu-Akte. Marabu-Geschichten aus dem Jahr 1989. Euer Chronist Achim Bleuel. Marabu täglich via Kultradio Berlin. 9 bis 10 und 23 bis 24 Uhr sind wir on air mit den neuesten Programmen. www.kultradio.eu. Marcel Fischer hier auf Marabu, gleich Maximo Park, Cloud of Mystery. Radio Marabu. Die Wahl, die Wahl, die Wahl. Merkel? Fährt nun doch keinen Opel. Wir fordern zu jeder Taufe einen Neuwagen, der sofort verschrottet werden muss. Und das bis nächsten Mittwoch. Zu jeder Taufe einen Neuwagen, der sofort verschrottet werden muss. Und das bis nächsten Mittwoch. Die Wahl, die Wahl, die Wahl. Radio Marabu. Files down, no one's thinking of you right now. She's dressed up, it's her duty to the town. It's empty, it's vast, but it imposes its will. In a crowded room, her painted features smothered in the gloom. Already resigned, at night she scripts with a face that she creates. The mirror sighs. Why can't we always meet under a cloud of mystery? The noise from a 100 miles working through memory. Big budget, showbiz exit, she'll go far. Coy was a favourite ploy, it quickly loses its charm. The frosted cheek you turned will add to your mystique, he burns for you. I threw myself into your world only to come up short. Why can't we always meet under a cloud of mystery? The mushroom of Maximo Park, Cloud of Mystery. Zu meinem Gast Peter Sodann. Am 1. Juni 1936 wurde er in Meißen bei Dresden geboren, sah als Kind vom Elternhaus aus das brennende Dresden. Er lernt Werkzeugmacher, studiert zunächst Jura und wechselt 1959 an die Theaterschule Leipzig, wo er das Studentenkabarett Rat der Spötter leitet. Vermeintlich staatsfeindliche Texte bringen ihm Haft ein, anschließend schafft er es nach einigem Hin und Her zurück ans Theater, ans Berliner Ensemble, zu Helene Weigel. Weitere Theaterstationen sind Erfurt, Karl-Marx-Stadt und 1975 wird er Schauspieldirektor und Regisseur am Theater in Magdeburg. 1980 baut er das neue Theater in Halle auf und wird dort Intendant. Erste Film- und Fernsehrollen gab es bereits in den 70er Jahren. 1983 erfolgreich als Lehrer Boltenhagen in dem Streifen Erscheinen Pflicht. Hier wird also dann als bester Nebendarsteller auf dem Nationalen Filmfestival ausgezeichnet. Wenig später übernimmt er in der Neuverfilmung Ernst Thälmann in der Fernsehserie die Rolle des John Cher und spielt auch unter der Regie von Bernhard Wicki in dem Streifen Sansibar. Ab 1991 ermittelt er in 45 Folgen als Kommissar Ehrlicher. Im Dresdner und Leipziger Tatort wird damit bundesweit bekannt und im Osten Deutschland zu einem echten Volksschauspieler. Eine seiner brillantesten Rollen, finde ich, spielt er ein paar Jahre später in Frank Beyers Film Nikolai Kirche als Stasi-General. Hier spricht er den abschließenden Satz: Wir waren auf alles vorbereitet, nur nicht auf Kerzen und Gebete. 2007 kandidiert er für die Linke als Bundespräsident. Querdenker, der er ist, eckt er hier und da an, auch bei Josef Ackermann. Wir von Radio Marabu waren immer der Meinung, Querdenker brauchen wir mehr in unserem Land. Und ein echter Alternativer ist er auf jeden Fall, der Peter Sudan. In der nächsten Stunde spreche ich mit ihm hauptsächlich über seine Bibliothek, die derzeit in Merseburg ist, aber natürlich auch über Politik, über Filme und über Musik, die stellt er dann nämlich auch zusammen. 2005 wurde sein Vertrag mit dem Neuen Theater in Halle nicht verlängert. Bei der Abschiedsrevue sang er Die Rose war rot. Ein Chanson, den wir von Gary Wolf kennen und jetzt hören. Im Jahre 70 die Hitze war groß, da war bei Sedan die Hölle los. Er war 20 Jahre und Student und hieß Jean, der lief in den Tod auf Befehl en avant. An dem hölzernen Kreuz und am Hügel so klein, da gruben sie ihn in die Erde ein. Und irgendwer, eine Schwester, die gab eine Rose ihm mit in das Grab. Die Rose war rot, so rot. Und bleich war die Liebe, so bleich wie der Tod. Die Rose, sie blühte und starb, wie sie. Adieu, adieu, mon ami. Im Jahre 17, es war bei Cambrai, da fuhren die Tanks durch den blutigen Schnee, die Gasmasken auf, doch der ätzende Hauch fraß sie schon in Martins zerschossenen Bauch. Und es wurden verscharrt mit ihm 800 Mann. Der Regen, der hörte, wie weinen sich an. Und auf dem Grab in der giftigen Luft erstickte der Rose Duft. Die Rose, die Rose war rot, so rot. Und bleich war die Liebe, so bleich wie der Tod. Die Rose, sie blühte und starb, wie sie. Adieu, adieu, mon ami. Im Jahre 40, Paris, Gare du Nord. Ein Zug kam nicht an, er entgleiste zuvor. 10 Geiseln im Hof, eine Frau war dabei. Dann fiel eine Salve. Dann Stille. Kein Schrei. Und erst spät in der Nacht trug man alle nach Haus. Sie sahen nicht wie Helden in Büchern aus. Es legte noch eine zitternde Hand, eine Rose vor Tag in den Sand. Die Rose war rot, so rot. Und bleich war die Liebe, bleich wie der Tod. Ist das vergangen? Sagt, ist das vorbei? Ich höre die Fragen, sie meinen uns zwei. Vergiss das niemals, mon ami, weil nur dann nicht alles noch einmal beginnen kann. Unsere Väter und Väter der Väter dahin. Es war trotz der Lügen ein Tod ohne Sinn. Sinnlos? No. Nein, sehen wir beide es ein. Es darf nie wieder, nie wieder sein. Die Rose, die Rose war rot, so rot. Und bleich war die Liebe so bleich wie der Tod. Die Rose, sie blüht noch in meinem Lied. Damit sowas nie mehr geschieht. Die Rose war rot, Gary Wolf. Ende der 80er Jahre lernte ich den Schauspieler und Sänger in Berlin kennen, auf dem Alexanderplatz bei einem Solidaritätsbazar. Wir haben damals kleine Charlie Chaplin-Anstecker verkauft. Solidaritätsbazar war so eine Art großes Volksfest, gab's Bratwürste, gab's Fettbrötchen und alles war so ein bisschen unter dem Deckmantel des Friedens und der Solidarität. Fand ich nie wirklich schlimm und ich finde es auch heute nicht uncool, für den Frieden zu sein. Nötig ist es ja. A candy-colored clown, they call the Sandman, tiptoes to my room every night. Just to sprinkle stardust and to whisper, go to sleep, everything is alright. I close my eyes, then I drift away. In Dreams, Gary Wolf davor, die Rose war rot. Ich denke, da sollten wir mal eine Minute innehalten. Geht beim großen kommerziellen Radio überhaupt nicht, weil da gehen dann immer gleich Not-CDs an, damit es dann immer weitergeht mit Musik, peng, peng, peng, und dann klingeln die Telefone heiß. Zum einen beim Techniker, bei der Feuerwehr, bei dem Sender, bei dem ich damals war, klingelt das Telefon noch bei der FDP, die saßen nämlich im Gesellschafterrat. Also Stress, Stress, Stress, aber wir können uns es mal erlauben, innezuhalten. Einen kleinen Moment. Muss auch mal sein im Radio. Und wir machen ruhig weiter. Barbara Streisand hat was Neues. Ihre aktuelle Single jetzt auf Marabu. When the sun is high in the afternoon sky, you can always find something to do. But from dusk till dawn, as the clock ticks on, something happens to you. Thank you. Your lonely heart has learned its lesson. You'd be his if only he would call in the wee small hours of the morning. That's the time you miss him. Alternative Music auf Radio Marabu. Radio Marabu. So, jetzt hier irgendwie ein Auto, aber jetzt geht's hier um ganz was anderes. Jeden ersten Montag im Monat im B-Flat in Berlin die Shared Night, die Konzertreihe. Sowas zum Beispiel. Oder auch mal sowas. Immer gerne auch mal wieder sowas. Und natürlich auch sowas. Einfach mal vorbeigehen, echt gute Musik. Jeden ersten Montag im Monat im B-Flat in Berlin die Shared Night Radio Marabu. Nur auf Radio Marabu. Die neueste Musik im Radio. Im Radio. Die Lord Litter Radio Show. Die Lord Litter Radio Show. Aus Berlin. Hört die neuesten Bands, bevor sie die Plattenfirmen hören. Die Lord Litter Radio Show aus Berlin. Nur. Auf Radio Marabu. Children, you're acting like children. Every generation thinks it's the end of the world. All you fat followers get fit fast. Every generation thinks it's the last. Thinks it's the end of the world. This dream down a well, this long, heavy hell, I don't care anymore, I don't care anymore. It's a field we transcend, if we're here at the end, I don't care anymore, I don't care. Children at your age, get back to black meadows and pearls. swallow your sword, swallow us, pull yourselves together. Every generation thinks it's the worst, thinks it's the end of the world. It's a secret I can't tell, as a witch down a well. I don't care anymore, I don't care anymore. It's a long, heavy hell, synthesize a battle. I'll never know. Waren das mit You Never Know. Großer Spaß im Osten, die Bahn hat wieder mal die Preise erhöht. Da hat man nun die Reisefreiheit, kann sich aber die Tickets nicht mehr leisten. Wir machen das jetzt virtuell. Billy Joel fährt mit der Bahn nach Allentown. Filling out. Joel mit Allentown. Radio Marabu auch auf Kurzwelle 6220. Einen haben wir noch in dieser Stunde. Das ist ein Marabu Herbstkuschler. Handverlesen. Ah, der Herbstkuschler, angekündigt von Achim Bleuel, der sanften Stimme von Radio Marabu. Ist immer wieder ein Genuss, diese Stimme zu hören. Und wir haben Achim bereits einen Weihnachtsbaum in seinem Büro gestellt. Denn er muss ja zu Weihnachten bei uns wieder die Weihnachtsgeschichten verlesen. Und das macht er natürlich auch, und er bereitet sich schon heftig drauf vor. In der nächsten Stunde erstmal Peter Sodann. Nichts mit Weihnachten, da geht's um Bücher. Und jetzt kommt noch der Herbstkuschler aus den 60er Jahren. I can't let Maggie go. Hier sind Honeybus. Gleich 30 Minuten Nonstop Marabu mit Marcel Fischer.